Ja, guten Morgen, sage ich erstmal, ne? Und wir wohnen hier in Dassow, in Mecklenburg. Vorpommern sage ich nicht, weil wir nicht Vorpommern sind. Wir sind nur Mecklenburger an und für sich. Und früher waren wir hier Sperrgebiet. Von 1960 an wurde die Grenze angefangen zu bauen. Aber unser Eins ist ja da reingewachsen, also uns. Also mir persönlich und vielen anderen auch, war das an und für sich egal, weil man dann reingewachsen ist. Für unsere Eltern war das natürlich schlimmer, weil die in ganz Deutschland aufgewachsen sind. Und 89 kam der interessante Umschwung. Uns persönlich, meine Frau und meinen Kindern und unser Eins hat es natürlich nur positive Sachen gebracht, sage ich jetzt mal so. Natürlich ist alles ganz anders. Man muss ja alles dazulernen, neu. Aber uns geht es an und für sich gut. Aber die Ostzeit haben wir auch genossen. Da hatte man auch immer so kleine Pakete vom Westen bekommen, war auch lecker. Da hat man sich auch auf Schokolade und Kekse gefreut, was man jetzt irgendwo überall kaufen kann, aber nicht essen tut. Sage ich jetzt mal so. Ja. Ja, die Zeiten sind trotzdem nicht allzu rosig, aber man versucht durchzukommen. Dankeschön. Ja.